Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Und nun geht's los mit Raten, wie immer erwünscht. Ja, und noch immer haben wir den wundervollen Jörn zu Gast und vermissen unseren Jürgen noch wegen Abwesenheit. Und was soll ich sagen, Jörn, es ist deine Runde, du darfst uns eine Person vorstellen und uns ja, hinhalten, versuchen uns erraten zu lassen, an der Nase herumzuführen, was auch immer es sein wird, hier ist ihre Showbühne. Darf ich da an der Stelle noch was einhaken? Unbedingt, wir vermissen wegen Abwesenheit, ist irgendwie sehr unbefriedigend. Wir vermissen ihn, weil wir ihn vermissen. Ja. Er ist nicht da. Ja. Ja. Das ist immer so schön, du kannst ruhig zugeben, dass er in Afrika Babys impft. Stimmt. Wir machen jetzt irgendwie so einen Mythos um ihn herum, das ist halt super. Oh Gott. Aber Jörn, bitte, was würdest du sagen? Ich wollte sagen, dass die DB Regio Schleswig-Holstein einen Twitter-Account betreibt und da kann man also sehr schön das tägliche Elend verfolgen, was sich im schienengebundenen Personennahverkehr bei uns abspielt. Und meine Lieblingstweets sind immer verringerte Sitzplatzkapazität, Grund weniger Wagen. Und da denke ich so, thanks, Captain Obvious. Verrückt. Wer hätte das ahnen können? Niemand hätte darauf kommen können. Dieser Loriot-Moment, weißt du, wenn du in der SB-Autowaschanlage so ein Schild siehst, bei Glätte keine Haftung. Das ist genau das Gleiche. Das ist ja großartig. Ich bin bei dir. Ach, schön. Ja. Das ist, na gut. Absurd. Schade, dass Loriot nicht mehr im Leben ist. Wir bräuchten ihn allerdings so sehr. Oh ja. Gut, ich würde dann mal anfangen. Ja, gerne doch. Mein erster Hinweis, ich bin im September 1817 geboren und im Juli 1888 gestorben. Das ist ja unglaublich witzig, weil die Figur, die wir vorhin hatten, ist auch 88 gestorben, falls ihr aufgepasst habt. Ja. Wäre jetzt ganz toll, wenn einfach in der zweiten Folge nochmal genau die gleiche Person. Genau, Gerd Fröbe Senior. Ja. Na gut, aber dann mache ich mit dem zweiten Hinweis weiter. Ich habe Jura studiert und als Rechtsanwalt und Richter gearbeitet, obwohl ich da überhaupt keine Lust zu hatte, denn Todesurteile zu verhängen mochte ich nicht. Okay. Gehört aber zum Job. Ja, Todesurteile? Naja, es auch. Ist aber schon, also in welchem Jahr, hast du ein Land gesagt, habe ich das überhört? Es ist in Deutschland. Also es gab ja nicht so lange mehr Todesurteile in Deutschland. Jetzt überlege ich gerade, wie lustig das jetzt ist. Jetzt auch wieder so hier so wirre Chronologie für die Hörenden. Wir haben eine Folge, die zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen ist. Und ich habe von einem Jurist bzw. einem Rechtsanwalt gesprochen, der zur Zeit des Dritten Reiches sich gegen das System klagenderweise gewährt hat. Jetzt überlege ich gerade so, ob es in die Richtung geht, wobei es mir leider auch nichts hilft, weil ich dessen Namen in der Folge auch nicht wusste. Okay, jetzt bin ich extrem verwirrt. Ja, also geholfen hat das jetzt gerade nicht. Also selbst ich weiß jetzt gerade nicht mehr, um wen es geht. Ja, aber darum geht es ja hier. Du hast ja schon aufgeschrieben, wie du vorbereitet hast, ja? Hätte ich mal machen sollen, das wäre schon. Wie gut es einfach wäre, wenn man selber dann einfach vergisst, um wen es geht. Wobei, einmal hatten wir das ja tatsächlich, dass mir jemand wirklich einen geschlossenen Umschlag gegeben hat, wo eine Person vorbereitet war, dass alle drei gleichzeitig mitraten konnten. Was ein bisschen bizarr war, weil wir natürlich bis zu Ende geraten haben, bis ganz am Schluss und alle die ganze Zeit Prognosen abgegeben haben, aber wir konnten die nicht auflösen. Aber war denn der Mensch dann zum Auflösen da, der den Umschlag überreicht hat? Nee, weil ich habe die Person, ich glaube, das hat mir jemand am Podstock war das gegeben. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie es war. Wir haben relativ viele Zuschriften inzwischen gekriegt. Von daher müsste ich das nochmal nachhören. Eigentlich wollte ich lieber Schriftsteller sein, aber das brachte nicht immer genug Geld ein, um meine Frau und die 7 Kinder zu ernähren. Eben. Ja, fleißig. Boah. Nee. Keine Ahnung. Jetzt malt er bestimmt auch noch oder irgend sowas. Ich war gegen die dänische Herrschaft in Schleswig-Holstein und das war schlecht für meine Karriere. Ah, wir haben etwas mit Lokalbezug. Naja. Das ist ja schön. Nach meinem Umzug konnte ich mit dem preußischen Staatswesen überhaupt nichts anfangen. Staatswesen, Entschuldigung. Und das war schlecht für meine Karriere und für mein Fortkommen als Schriftsteller. Okay. Also Sekunde nochmal. Also 1970 bis 1888. 18, 17. Oh. Ah, und ich sag noch, dass er im gleichen Jahr geboren ist. Ah, ja. So, habe ich jetzt irgendwie. Ja, ich war jetzt auch dabei. 20. Jahrhundert. So, deswegen war ich jetzt auf. Dänisch, Entschuldigung. Hä? Kein Problem. Kein Problem. So. Deswegen war ich jetzt auch auf Drittes Reich. Ja, mich schon gewundert. Unterwegs. Ah, dass ihr gar so dumm seid. Aber ja, soll ich sagen, mit Recht. Die Ehrlichkeit. Ja. Nee, es ist wirklich das Ausmaß des Unwissens, die sich immer wieder auftun, sind wirklich. Aber das ist ja unser Markenzeichen sozusagen, dass wir eben nicht die Ahnung haben. Ja, wobei schon auffällt, dass du dann tendenziell doch mehr weißt. Nein. Ja. Ich glaube, ich wäre weniger enttäuscht als einfach nur erleichtert, wenn irgendwann rauskommt, dass du heimlich googelst nebenbei. Ja. Nein, bitte fahren Sie fort, werter Gast. Weil ich in meiner Heimatstadt bekannt und beliebt war, wurde ich dort zum Landvogt berufen und später zum Amtsgerichtsrat befördert. Was bedeutet in der Praxis eigentlich wirklich Vogt zu sein? Also der Landvogt, das war zu dieser Zeit das Äquivalent zum heutigen Amtsrichter. Ah, so Kinder, da könnt ihr mal was lernen. Nicht nur den Spruch, Achtung, hier kommt der Landvogt, einfach nachsagen. Nein, hier kann man auch etwas lernen. Genau, hat sich schon gelohnt. Ja. Auch das kriegen Sie für Ihren Rundfunkbeitrag. Ah. Aber auch ein Bildungsauftrag, den ich hier heute mitbringen möchte. Fantastisch. Meine Frau starb bei der Geburt unseres 7. Kindes. Ein Jahr später heiratete ich erneut und bekam mit meiner zweiten Frau noch eine Tochter. Da muss ich gestehen, das ist ja fast schon harmlos im Vergleich zu dem, was wir sonst immer haben. So, ne? Wie viele Frauen? Naja, die eine stirbt, die nächste bitte. Kinder ohne Ende. Zieht sich eigentlich schon durch. Aber wer ist denn da oben im Eck unterwegs? Schriftsteller. Boah. Jetzt bin ich gerade. Also ab jetzt wird es nur noch leichter. Blank, ja. Ab jetzt wird es nur noch leichter, so viel kann ich sagen. Im Mai 1880 trat ich in den vorzeitigen Ruhestand und zog aus meiner Heimatstadt nach Hanerau-Hademarschen. Hier starb ich 1888 an Magenkrebs. Okay. Oh, wie heißt es denn? Wie heißt denn der? Von ja, also ich habe wirklich nicht ja, von ihm ist der Schimmelreiter. Storm. Ja. Ja. Ja. Fantastisch. Theodor. Und, wieder einmal bin ich beschämt in der Ecke, weil ich den Namen noch nicht mehr gehört habe. Theodor Storm. Nee, tatsächlich. Ich habe nicht mal den Namen gehört. Deswegen habe ich es auch, ganz bewusst den Geburtsort nicht gesagt, weil ich fand, dann wäre es zu einfach gewesen. Was also, ist denn der Geburtsort? Husum. Okay, nee. Ich hab, also das ist der nicht, Mensch, nicht von dem, was du sagst. Also ich kenne den Schimmelreiter, aber das nichts anderes sagt mir was. Der hat übrigens auch Knecht Ruprecht geschrieben. Was? Ja, das Gedicht Knecht Ruprecht ist von Theodor Storm. Oh. Und du kommst aus Husum? Naja, ich wohne jetzt in Husum seit etwas über 3 Jahren. Aber du kommst ja nicht her? Nee. Okay, alles klar. Was schade ist, denn Husum ist echt toll und ich hätte gerne schon länger hier gelebt. Ja, ich habe mal zu einer Freundin von mir quasi die bekannteste Tochter ihres Dorfes als A-Folge gemacht. Es war halt leider nur die Enslin von der RAF. Oh. Das ist halt immer das. Witzige Geschichte. Das ist halt immer das, was man so hat. So. Witzige Geschichte. Ich hab, ich war schon fast fertig, damit Hannes Wader vorzubereiten, als mir eingefallen ist, dass es ja um tote Personen gehen soll. Und Hannes Wader hat, als er auf Tournee gegangen ist, mal seine Wohnung in Hamburg untervermietet an Gudrun Enslin. Ach, Schmanzi. Ja, stimmt. In seiner Wohnung dann Sprengstoff-Experimente gemacht hat und die haben dann sich da Schalldämpfer gebaut und die Fußleisten abgeschossen und lauter so, also die haben komplett die ganze Wohnung zerfickt. Und er kam dann zurück und wurde dann jahrelang als RAF-Unterstützer verfolgt. Also ich, das ist doch jetzt ein perfekter Ausklang. Wir grüßen alle die Steffi. Hallo Steffi, ich hoffe, du hörst zu. Steffi! Die Steffi von der RAF, Grüße. Hallo! Nein, nicht die RAF-Steffi. Die tolle Steffi, nicht RAF-Steffi. Ach so. Nein, ja. Und wir besser. Gehen einfach, ich persönlich gehe schwer davon aus, dass die Steffi irgendwann quasi in ihrem bei Dorf der RAF auf, ist? Nein, in Wikipedia steht. Ach so. Ja. Wegen RAF? Nein, du Nasenbär. Okay, jetzt machst du absichtlich Schmarrn, gell? Jetzt wird's aquaf. So, danke. Schön war's. Vielen Dank. Sehr gern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiederhören.